Wissen Sie was? Ich spiele nicht mehr mit. Jahre Krise auf den Tag genau. Was ich erlebe, sieht man abends in der Tagesschau. Ich war schon immer hier, aber hier nie zu aus. Wenn ich entspanne, rasten alle meine Nachbarn aus. Und dann auf der Linie, der interessiert mich nicht. Die Welt so wie sie ist, liegt auf meinem Küchentisch. Ich bin noch immer ich, doch immer voller Widerspruch. Komisches Gefühl, wenn ich zu dir rüber guck. Irgendwie kaputt, am Ende Standard halt. Mein Neverland liegt im Teutoburger Wald. Allgemein zu kalt, das ist nicht mein Orca hier. Ach egal, trink ich vorsorglich zwei Bier. Au revoir, mein Freund, das Morgen ist vorbei. Super NES und noch zwei Leben frei. Doch an der Scheißtanke haben wir den Kredit verspielt. Glaub mir, Enfant, es ist noch immer Krieg. Es ist noch immer Krieg, nur halt woanders grad. Diese Stadt, mein Person ist Stalingrad. Zu keinem Grad, ein Fehler meinerseits. Aber immer wenn's drauf ankam, hatte ich grad keine Zeit. Doch die Zeit, die heilt ja alle Wunden. Leider ist das nur erstunken und gelogen. Warum zum Teufel fällt ein Therapeuten Drogen? Die Härter sind als alles, was man von der Straße kennt. Ich trinke in meiner Küche, ich hab ihn abgehängt. Wer mich von früher kennt, erkennt mich heute auch wieder. Meine Memoiren, das sind alles meine Lieder. Ich bin ein Verlierer, ein Arschloch, ein Taugenicht. Doch alles, was ihr habt, Alter, das brauch ich nicht. Lauf ein Stück den Hügel rauf. Ich kann den Berg nicht sehen, doch ich geb niemals auf. Und wenn ich Weisheit fress, kotz ich sie wieder aus. In ihrem Dreck und Staub, meine Existenz. Die Lungen verrauchen, wenn die Welt noch nicht brennt. Meine Fahne hängt auf einfach meine Air Max längst erschissen. Ich denk alle drei Sekunden an Kotzen, vielleicht werde ich noch gebraucht. Als meinen Dienst an der Gesellschaft heb ich Schützengräben aus. Einmal um die Welt von Neverland bis Stalingrad. Sweet Home, alles im Grau gemalt. Zu viel Gedanken grad, zu viel für meinen Kopf. Stimmen aus dem Mob, die Bühne viel zu hoch. Ich bin der gleiche noch, doch ich bin nicht mehr tot. Gleiche noch, doch ich bin nicht mehr tot. Einmal um die Welt von Neverland bis Stalingrad. Eure Welt habt ihr schön bunt gemalt. Habt mich am Bund gespart. Die Farbe platzt euch wieder ab. Die Stimme, die dich fragt, ob du glücklich bist. Nase am Küchentisch ist grad nicht Neverland, ist grad nicht Stalingrad. Nur kein Mut zu Tat und Verrat an das, was in einem drin ist. Und ich bin's nicht und ich war's nie. Und ich werd so niemals sein. Wenn ich nix sage, dann mein ich nein. Einmal um die Welt von Neverland bis Stalingrad. Sweet Home, alles in Grau gemalt.